Deutschlandfunk. Erklärwerk. Facebook. Wenn Facebook ein Land wäre, dann wäre es die drittgrößte Nation der Erde. Über 900 Millionen Menschen haben sich registriert. Dabei hatte Mark Zuckerberg das Netzwerk ursprünglich nur für seine Mitstudenten in Harvard entwickelt. Schritt für Schritt wurde das Angebot dann aber ausgeweitet. Zuerst auf andere Unis und schließlich auf den Rest der Internetgemeinde. Zwischen 2005 und 2010 hat sich so die Zahl der Nutzer jedes Jahr ungefähr verdoppelt. Dieses rasante Wachstum hat inzwischen zwar nachgelassen, die Tendenz ist aber nach wie vor steigend. Facebooks Erfolgsmodell: es ist kostenlos. Dafür erhält Facebook allerdings die wertvollen Daten seiner Nutzer. Riesige Computeranlagen werten permanent die Vorlieben der Mitglieder aus. Die bekommen dann maßgeschneiderte Werbung angezeigt. Mit diesem Mechanismus verdient Facebook sein Geld. Frage: Was verändert sich für das Unternehmen durch den Börsengang? Benjamin Hammer aus der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion. Ja, bisher war Facebook im Grunde genommen eine kleine Gruppe von Gründern und Investoren. Jetzt wird es auf einmal eine riesige Gruppe von Anteilseignern und die wollen Transparenz, die wollen Unternehmensdaten sehen. Und diese Pflicht für Facebook, die kann auch manchmal ein bisschen lästig werden. Die neuen Anteilseigner wollen auch Steigerungen bei Umsatz und Gewinn sehen. Und das könnte Facebook zum Beispiel damit erreichen, dass man neue Unternehmen kauft. Dafür wiederum brauchen sie Geld und das kriegen sie jetzt durch den Börsengang. Und die Gründer von Facebook, die können sich so richtig freuen über den Börsengang, denn die haben ja schon Anteile an Facebook. Jetzt können sie die Anteile verkaufen und sind mit einem Schlag Milliardäre. Zahl: $100 Milliarden. Es wird erwartet, dass der Gesamtwert von Facebook nach dem Börsengang bei über 100 Milliarden US-Dollar liegen wird. Eventuell sogar deutlich darüber. Das ist rekordverdächtig. Zum Vergleich: der Internetgigant Google war beim Börsengang 23 Milliarden Dollar wert. Und die Lufthansa mit all ihren Flugzeugen bringt es derzeit gerade mal auf rund 5 Milliarden.